Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. So, Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute keine Themenvorgabe von mir, sondern ihr ruft an, könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. 0130 2911, kostenfrei, wie immer, 0130 2911. Sascha, 20 Jahre. Ja, hallo. Hallo, guten Morgen. Hallo. Dein Thema? Mein Thema ist Frauen in der Feuerwehr. Frauen in der Feuerwehr? Ist unmöglich. Ist unmöglich? Ja. Warum? Und zwar, ich bin selber Feuerwehrmann in der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bochum. Ja. Und ich hatte mal eine Reportage gesehen im Fernsehen über Feuerwehrfrauen in der Freiwilligen Feuerwehr. Ja. Und ich wollte einfach nur mal sagen, dass ich das eigentlich unmöglich finde, dass die Frauen in der Feuerwehr sind oder halt dabei sind. Also bei euch sind keine dabei? Wie bitte? Bei euch sind keine dabei. Ich höre dich jetzt leider nicht mehr. Ich sag, bei euch sind keine dabei. Hallo? Nein, bei uns sind keiner dabei. Sascha, hörst du mich nicht? Ich höre dich nicht mehr. Ach, was ist jetzt? Heieiei. Sascha? Ja? Jetzt hörst du mich wieder. Ich spreche zwar mit dir, aber ich höre dich nicht. Du hörst mich nicht. Das Problem hatten wir schon mal. Was machen wir jetzt? Also ich habe jetzt ein bisschen Fernseher lauter gemacht und jetzt kann ich dich so einigermaßen hören. Ja, versuchen wir es mal so, aber es ist irgendein technisches Problem, glaube ich, auf unserer Seite hier. Ich hatte dich gefragt, ob es bei euch keine gibt, keine Frauen. Also so viel wie ich weiß, in der Stadt Bochum nicht. Ja. Wie es in der Umgebung aussieht, keine Ahnung. Mhm. So, jetzt ist deine These oder deine Meinung. Du bist auch dagegen, dass Frauen bei der Feuerwehr mitmachen. Warum? Richtig, ich sag mal, wenn hier in Bochum jetzt Feuerwehrfrauen wären, ja, und wir hätten jetzt einen größeren Einsatz, wo Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehren zusammenarbeiten, könnte ich nicht mit einer Frau zusammenarbeiten. Warum? Weil das Vertrauen halt nicht da ist. Also ich kann nicht das Vertrauen, das was ich gelernt habe, mit einer Frau teilen kann. Also das Warum heißt, nicht? Ich könnte nicht mit einer Frau ins Feuer reingehen direkt. Warum nicht? Weil das Vertrauen halt nicht da ist. Warum ist das Vertrauen nicht da? Ich sag mal, die haben vielleicht auch die gleiche Ausbildung wie wir auch gemacht. Ja. Und ich sag mal, ich könnte das nicht, weil das, ich sag mal, ist eine Männerarbeit und da könnte ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass da eine Frau mit ist. Sascha, bevor ich wieder frage, verstehst du mich jetzt richtig am Telefon? Nicht am Telefon, nein. Das müssen wir lösen irgendwie. Ja. Trotzdem muss ich dich fragen, wenn du letztendlich, wenn die Ausbildung identisch ist zwischen Frauen und Männern, ist mir das nicht nachvollziehbar, warum du dann in einen Menschen, nur weil dieser Mensch eine Frau ist, nicht dieses Vertrauen hast in einer brenzligen Situation? Ja, ich sag mal, okay, ich weiß nicht, ob du schon mal ein Strahlrohr gesehen hast. Ich sag mal, es gibt verschiedene Größen von Strahlrohren. Ich sag mal, ich nehme jetzt das Größte. Ja. Und da kommen normalerweise zwei Personen dran. Mhm. Und bei den Frauen könnte ich mir vorstellen, dass da drei Personen dran müssen. Und das, ich sag mal, da werden dann Personal... Naja, die werden ja entsprechend ausgebildet. Ich meine, es gibt Frauen in den verschiedenen Heeren der Welt. Es gibt Soldatinnen, es gibt Polizistinnen, die auch extremen Situationen meistern können und eben auch entsprechend ausgebildet werden. So dass ich das eigentlich für ein Vorurteil halte, was du da sagst. Du hast ja auch konkret noch keine Erfahrung damit gemacht. Ja, also nicht. Also ich kann mir das auch irgendwie nicht vorstellen, dass das irgendwie klappen sollte. Ja, aber du weißt es nicht, ne? Vielleicht ist das auch da dran, vielleicht ist, ich sag mal, kommt ja auch auf den Dienstgrad an, also ich lasse mir nicht gerne im Feuerwehrdienst was von der Frau vielleicht sagen oder so. Ein alter Schovi bist du. Wie kommst du da drauf? Ja, weil das ein sehr chauvinistischer Ansatz ist. Ich lasse mir nicht gerne von einer Frau, weil sie eine Vorgesetzte ist, was sagen. Ist doch völlig wurscht, wer vorgesetzt ist, ob das eine Frau ist oder ein Mann. Ja, okay, Kollege ist Kollege, okay, ja. Ist doch mal im Einsatzfall, da achtet man auch nicht großartig auf den Dienstgrad. Ja. Also... Ich sag mal, wenn ich ins Feuer reingehen muss mit Atemschutz, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die Frau dann auch so reagiert wie ich auch. Aber das ist doch Wahnsinn. Du musst doch davon ausgehen, wenn eine Frau zur Feuerwehr geht, hat die eine Ambition auch zu diesem Gewerbe. Und das heißt, wie ich gerade auch schon sagte, dass die optimal ausgebildet ist. Dann ist es doch verrückt, wenn du sagst, du hast zu der kein Vertrauen, aber zu deinem Kumpel mehr Vertrauen. Ja, ich, ich, ich weiß auch nicht. Also ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, dass ich mit so einer Frau, jetzt nicht mit so einer Frau, sondern überhaupt mit Frauen, die die Feuerwehrausbildung gemacht haben, zusammenarbeiten könnte. Aha. Also dass sie vielleicht nicht genauso belastbar sind wie wir auch. Ja. Das war eine Meinung von Sascha, 20 Jahre alt und Freiwillige. Darf ich nochmal grüßen? Feuerwehrmann, ungern, aber naja, okay. Okay, dann grüße ich die Sandra aus Bochum und das war's. Das war's, Sascha. Schöne Sendung noch. Dankeschön, tschüss. Okay, tschüss. Ciao. Jetzt ist der Michael dran, 28, hallo. Ja, hallo Domian. Du verstehst mich? Ich verstehe dich sehr gut. Wunderbar. Michael, dein Thema. Ja, also mein Thema ist nochmal das von gestern, mit Erfahrungen im Ausland. Erfahrungen im Ausland, ja. Mhm. Also ich habe gute Erfahrungen gemacht. Und zwar, ich war vor ungefähr 15 Jahren mit meinen Eltern auf Campingurlaub in Frankreich. Mhm. Und habe in der Nacht festgestellt, dass meine Hoden sehr geschmerzt haben. Deine Hoden? Ja. Ja. Bin am nächsten Tag, habe ich danach geguckt. Ich war ja so ungefähr so 12, 13, ne? Mhm. Und da war so ein richtiger Knoten direkt am Hoden. Und das hat wehgetan, ich konnte mich kaum bewegen. Wie unangenehm. Das war ganz unangenehm, ja. Oh, ja. Bin zu meiner Mutter. Meine Mutter hat gesagt, das ist ja merkwürdig, ne? Ja. Also ich kann erklären. Gut, dann war so zweimal die Woche war so ein Arzt auf diesem Campingplatz. Mhm. Wir zu diesem Arzt, der hat sich das angeguckt. Und das Problem war ja, dass keiner Französisch konnte von uns. Mhm. Nur der Arzt, der sagte dann so auf Englisch gefährlich, gefährlich, mhm. hat zum Telefonhörer gegriffen und dann ein Krankenhaus angerufen. Ja. Und hat zu meinen Eltern so gesagt, wir müssen sofort in dieses Krankenhaus. Und da waren wir natürlich total geschockt, kannst du dir vorstellen, mhm, ne? So bist du im Urlaub und meine Eltern, oh Gott, was hat der Junge? Ja. Und ich wusste nun auch nicht, ich konnte nun vor lauter Schmerzen auch nicht mehr richtig gehen und gar nicht. Ja. Wir sind dann in dieses Krankenhaus, das war in Perpignan, sofort hin. Mhm. Der Arzt konnte auch kein Deutsch, also wir mussten das alles, meine Mutter musste das alles so irgendwie auf Englisch machen. Und der hat dann also gesagt, ich muss sofort operiert werden. Das ist so eine, das war eine Samenstrangverdrehung. Eine Samenstrangverdrehung? Richtig. Am Hoden? Am Hoden. Ach. Und das das hat mir später in der Hausarzt auch in Deutschland erklärt. Ja. Das haben normalerweise so, es kommt gelegentlich bei Fußballern vor oder bei Schwimmern. Mhm. Und nur bei Leuten, wo der Samenstrang praktisch etwas zu lang ist. Ja. Und er hatte sich nun, sagte der Hausarzt hier, wahrscheinlich weil du in den Wellen rumgetobt bist und so, hatte er sich verdreht. Verknotet quasi. Verknotet praktisch, genau. Ja. Und wenn dieser Arzt in Frankreich das nicht sofort erkannt hätte und mich nicht sofort ins Krankenhaus eingewiesen hätte, dann hätte ich daran innerhalb von 24 Stunden sterben können. Weil der wäre praktisch geplatzt, dieser Knoten. Ach. Und dann wäre Feierabend gewesen, auf Deutsch gesagt. Ne? Das habe ich noch nie gehört, dass es sowas gibt. Nee, also ich war auch. Das war für mich gut. Also wir sollten... Verstehst du sowieso nicht so gut. Ja, na klar, das ist ja noch schlimmer alles. Ja. Das heißt, wir sollten alle beim Wellenreiten sehr vorsichtig sein, wir Jungs. Ja, vielleicht nicht jeder, aber bei mir war das halt so, ne? Ja, weil der Samenstrang zu lang war. Richtig. Ja. Ich bin noch gleich am selben Tag, eine Stunde später, haben die mich operiert in Frankreich. Ja. Das war eine Privatklinik, in die mich eingewiesen haben. Mhm. Und ich muss sagen, also das war eine super Klinik. Ja. Die Leute waren super nett zu mir, obwohl die auch kein Deutsch konnten, aber die und haben... Und du kein Wort verstanden hast Nein. von denen. Wie lange hast du denn da im Krankenhaus liegen müssen? Ich brauchte nur 4 Tage drin liegen. Also es war ein kleiner chirurgischer Eingriff. Richtig. Aber ich habe heute noch diese Narbe praktisch am Hoden. Ja. Ne? Ich musste auch dann, die haben gesagt, wenn du... Aber der Hoden ist auch nicht verloren gegangen. Nein. Nein, die haben das quasi aufgeknotet und das war's dann. Richtig. Mhm. Als wenn die den praktisch so, kannst du dir vorstellen, als wenn die den gestreckt hätten, weißt ja, du? Ja, genau, ja. Mann. Das war echt... Eine Horrorerinnerung, aber dann auch wieder eine gute und glückliche, ne? Das ist richtig. Dass der das sehr schnell diagnostiziert hat. Genau, weil man, du kannst ja denken, wenn du auf dem Campingplatz bist, denkst vielleicht, ach, wer weiß, was da für Ärzte kommen. Ja, oder klar, so, ja, sicher. Aber der hat das irgendwie sofort erkannt. Kann das so rein theoretisch nochmal bei dir vorkommen? Oder haben die das jetzt alles so verkürzt, also den Strang, dass es nicht mehr vorkommen kann? Kann nicht mehr vorkommen. Kann nicht mehr vorkommen? Nee. Also kannst du jetzt die Sau rauslassen? Also das war wirklich eine tolle Erfahrung. Ja. Und ich bin auch froh, dass ich da in Frankreich solche Leute kennengelernt habe, oder auch im Krankenhaus, die wirklich ultra nett zu mir waren. Ja. Ne? Und ja, alles klar gegangen eigentlich. Hat das denn irgendwelche Auswirkungen auf deine Sexualität noch gehabt oder hast du es vergessen alles? Nein, also der Arzt hat auch in Deutschland zu mir gesagt, mach dir keine Sorgen, das ist, da brauchst du ja keine Gedanken drum zu machen, du bist voll zeugungsfähig. Ja. Das war halt nur so, dass der zu lang war, den mussten die praktisch... Ja. Strecken und jetzt ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Ja. Wunderbar. Michael, danke für den Anruf. Danke dir ganz herzlich. Tschüss. Und nochmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Zu deiner Sendung. Danke. Ciao. Danke auch. Tschüss. Gabi, 24. Ja, genau. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Was führt dich zu mir? Ich wollte dir ein bisschen über Drückerkolonnen erzählen. Über Drückerkolonnen? Genau. Das ist eine üble Geschichte. Das ist eine ganz üble Geschichte. Hast du da Erfahrung mitgemacht? Ja, doch. Ziemlich heftig. Also nochmal zu erklären, das sind die Brüder, die von Haus zu Haus wandern und den Leuten irgendwelche Zeitschriften aufschwatzen wollen. Ja, das war so ganz witzig. Ich war damals 17 und sollte, ich hatte meine Ausbildung platzen lassen, ich hatte keinen Bock mehr. Mhm. Und dann las ich die Zeitung, ne, und dann stand da, Großunternehmer sucht 100 Mitarbeiter zwischen 18 und 25, mhm, die zwischen Flensburg und München mitreisen als Beifahrer. Mhm. Ne, und ich sofort hin zum Telefon gestürmt. Ich denke, geil, super, endlich mal Deutschland ganz sehen. Ne? Mhm. Ich rufe dann auch da an und dann sagt sie zu mir, ja, klar, kannst kommen, ne? Dann und dann kannst kommen. Und dann war ich dann, bin ich hingefahren, das war ein Hotel erstmal. Im Hotelzimmer war ein Büro. Ja. Also ganz provisorisch, war eine Tasse, Kaffee und hatte sie dann einfach nur ein Telefon, ne? Mhm. Und dann hat sie mir so erzählt, nur als Beifahrer mitfahren, ne? Und ich habe natürlich gestochert. Ich denke, was denn, ne? Mhm. Ja, du hast eine Zeitung verkaufen. Ja. Ich denke, okay. Ich kannte das nicht, ne? Mhm. Von Tür zu Tür laufen. Ach, das kanntest du gar nicht so von das früher? Nee, überhaupt nicht. Mhm. Da war niemand bei uns an der Tür, oder was? Ja. Ja, und dann... Zeitungen aller Art, ne? Wie bitte? Zeitungen aller Art. Ja, genau. Mhm. Und dann kriegte ich so ein Schreiben, da stand dann mein Name, die Firma, mhm, und dann sollte ich gleich unterschreiben. Habe ich natürlich gleich gemacht, ne? Mhm. Die hatte mir auch gleich erzählt, ich konnte da, was weiß ich, wie viel verdienen in der Woche? Bis 5.000 Mark. 5.000 Mark? Ja. Aber dafür musstest du bestimmt auch eine ganz gezielte Leistung erbringen, ne? Ja, es war Provision, ne? Also ja. Auf Provision. Ja, also um auf diese 5.000 Mark zu kommen, hättest du irrsinnig viel wahrscheinlich verkaufen müssen, ne? Genau. Verträge machen müssen. Was hast du denn unterschrieben und dann ging es an die Arbeit? Nee, das ging so, ich durfte dann noch einen Tag nach Hause, ja, meine Sachen packen und dann gleich nächsten Tag wurde ich im Zug gepackt und dann runter nach zur Lüneburger Heide. Ja. Und da hatte mich dann der Kolonnenführer abgeholt, ne? Hatte mich dann gleich zu der Kolonne gefahren und durfte gleich mitgehen. Mhm. Sehen, wie das also funktioniert, ne? Knall auf Fall. Mhm. Ich denke, ist ja super, ne? Erzählen da was und kriegen dann eine Zeitung verkauft und verdienen dann gleich was, mhm, ne? Und ja, ich hatte, die sagten dann auch so zu mir nur 2 Wochen und dann konnte ich wieder nach Hause. Mhm. Von wegen, ich war ein ganzes Jahr da, ne? Du hast ein ganzes Jahr das gemacht? Ja, ich kam davon nicht weg, das ist eben das Problem, ne? Warum kamst du nicht weg? Ja, weiß ich nicht, die hatten dann irgendwie immer erzählt, komm, du kannst Kolonnenführer werden. Du kannst hier aufsteigen, ne? Und natürlich glaubt man das auch, ne? Ja. Haben die dich denn in irgendeiner Weise irgendwie auch indirekt gezwungen, da zu bleiben? Ja, indirekt, aber so auf Umwegen, weißt du? Die haben dir das schön geredet und so und dann war das dann so, dann war die Weihnachtsfeier. Das war so was ganz Besonderes für die Drücker, weil das wurde in einem super starkes Hotel, 5-Sterne-Hotel in Frankfurt, wurde das gefeiert. Und total die Proletenautos vorm Hotel und so, ne? Mhm. Und dann saß das mit die ganzen Bonzen und das, darauf haben sie sich dann immer gejettet, sagten, komm, Weihnachten und so, tierische Prämien ausschütteln. Mhm. Ne, und das jetzt hast du gerade die Zahl von 5.000 genannt. Ja. Bist du auf 5.000 Mark gekommen? Nee, ich bin auf 3.000. Auf 3.000. Ja. Nun stelle ich mir die Situation für den Verkäufer, für die Verkäuferin, jetzt in deinem Fall, auch nicht gerade sehr, sehr schön vor, von Tür zu Tür zu gehen und doch meistens sicher abgewiesen zu werden. Ja, du musstest also nicht die Zeitung verkaufen, du musstest eben halt dich verkaufen, ne? Das ist wie ein Schauspieler. Wie hast du die Leute geködert? Ich habe die eigentlich gar nicht, also es gab also sehr fiese Anmachen da, die haben da also erzählt, die kamen da, was weiß ich, aus dem Knast und so. Mhm. Na, und du wirst direkt auf so einen Spruch, na, du kriegst da so ein Blatt Papier, da steht dann drauf, was du sagen musst. Was hast du gesagt? Ich hab mich daran nicht gehalten, weil ich konnte nicht sagen, ich komme aus dem Knast. Ne? Nee, was hast du denn gesagt? Ich habe gesagt, ich bin die Gabi und verkaufe Zeitung. Ganz normal. Ja, aber eben halt, ich habe mich verkauft. Also ich habe mich gut verkauft. Sozusagen. Hast du nicht manchmal schlechtes Gewissen gehabt, wenn du da vielleicht auch vor alten Leuten gestanden hast, die nicht so Bescheid wussten und denen dann so ein Abo da aufzuschwätzen? Also das habe ich die erste Zeit gemacht. Doch, dann hatte ich ein schlechtes Gewissen, habe ich gesagt, das mache ich nicht mehr. Dann habe ich alte Leute und also auch Ausländer. Ne? Ja. Genau, die es auch nicht kapieren dann vielleicht. Ja, genau, waren viele dabei, die hatten Ausländer aufgeschrieben. Mhm. Und im Endeffekt schadet dich das nur. Du hast zwar in dem Moment den Auftrag, na, aber ein halbes Jahr später kriegst du den als Sprung zurück. Das heißt, er hat das nicht bezahlt. Mhm. Und du musst im Endeffekt die Zeitung dann bezahlen. Ach, das auch noch? Ja, genau. So, ein Jahr warst du dabei und dann hast du den Absprung gemacht. Warum? Weil ich da keine Smart hatte. Ich musste mein Hotel selber bezahlen. Ne, das waren 200 Mark am Tag. Dann musste ich die Spritkosten bezahlen. Ja. Und unterm Strich blieb da nicht viel über. Ne? Und die haben dich dann in Ruhe gelassen, die Kollegen? Nee, überhaupt nicht. Ich musste direkt abhauen. Also quasi in einer Nacht- und Nebel-Aktion? Genau. Nacht- und Nebel war noch nicht mal, konntest du noch nicht mal. Die haben dich bewacht. Ne? Ja. Ich bin dann. Ist es denn gut gegangen? Ja, ist gut gegangen, ja. Ja. Ich bin dann, ich krieg dann wieder so ein Gebiet, wie sie so schön sagen, zugeteilt, da musst du hin. Ja, und dann dachten die, das und das musst du schaffen. Mhm. Das war ja total der Psychoterror auch. Mhm. Und aber du hast dann nie wieder Kontakt mit denen gehabt und die haben dich dann letztendlich in Ruhe gelassen? Nee, das war es nämlich auch nicht. Die haben immer wieder versucht, ja, bei meiner Mutter damals noch anzurufen und mich dann immer noch zu ködern. Ne? Aber es ist gut gegangen alles. Ja, genau. Gabi, danke für den Anruf. Ja, alles klar. Ciao. Ich wünsche dir noch was. Dankeschön, tschüss. Ciao. Stefanie, 18 Jahre. Hallo. Hallo. Dein Thema. Ja, also meine Freundin ist von zu Hause abgehauen. Ja. Das heißt eher von mir. Die hat bei mir geschlafen. Und ja, dann ist sie irgendwie morgens nicht mehr angekommen zu Hause. Also Moment, deine Freundin hat bei dir übernachtet? Ja. Ist dann abgehauen von euch? Von mir, ganz normal. Von dir? Lebst du alleine? Ja, ja, ich lebe alleine. Ja, wieso ist sie abgehauen? Ich habe keine Ahnung. Mitten in der Nacht? Also die ist morgens von mir um 7 Uhr losgefahren, weil sie gesagt hat, sie müsste irgendwie noch weg. Ja. Ist dann nach Hause wohl oder wollte nach Hause und dann war sie auf einmal weg. Wann war das? Das war vor 3 Wochen ungefähr. Und seitdem habt ihr nichts gehört mehr von ihr? Nein, gar nichts. Ach. Also der Vater, der war schon überall. Der Vater war in Holland, weil sie immer gesagt hat, sie wollte nach Holland fahren. Ja. Und die waren in Köln überall gucken. Was wollte sie in Holland machen? Ja, das weiß keiner. Sie hat nur gesagt, dass sie irgendwann mal nach Holland fahren wollte. Sind da irgendwelche Drogengeschichten im Spiel? Denke ich nicht. Also ich denke nicht, dass sie Drogen nimmt. War das deine beste Freundin? Ja. Das heißt, ihr habt euch im Prinzip alles erzählt? Ja. Und sie hat nie eine Andeutung gemacht, dass sie einfach abhauen will? Nein, also absolut nicht. Die hat weder zu mir gesagt, ich habe Probleme irgendwo. Das weiß keiner. Ich weiß nur, dass sie einen Freund hat. Ich weiß keinen Namen, gar nichts von ihm. Ach, es gibt einen Freund, den du nicht kennst? Den kenne ich nicht, ne? Mhm. Wie kommt das, wenn man so gut befreundet ist? Dann erzählt man sich doch sowas nur auf jeden Fall auch. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie wollte sie nicht erzählen, weil sie auch schlechte Erfahrungen gehabt hat. Und das wollte sie mir halt dann nicht erzählen. Hat sie diesen Freund schon länger? Nee, noch nicht so lange. Und wo lebt der? Weißt du das? Der wohnt auch bei ihr in der Stadt. Ganz normal. Mhm. Und der Papa, der hat echt schon alles gemacht, der Polizei eingeschaltet und die haben dann gesagt, ja, von wegen, sie ist ja von fast 18 und sie könnten da auch mehr als Suchanzeige rausgeben, könnten sie nicht machen, nichts machen und, ja. Und ich mache mir natürlich auch selber Vorwürfe, weil sie von mir halt losgefahren ist. Ne? Aber ihr hattet keinen Streit oder sowas? Nee, also absolut nicht. Ja. Also ich habe geschlafen, sie war wach und sie hat dann zu mir gesagt, so, ich gehe jetzt. Aber Stefanie, dann brauchst du dir nur, das ist natürlich eine sehr traurige Sache, die jetzt da passiert ist, aber da brauchst du dir dann nur wirklich keine Vorhaltung zu machen. Ja, ich weiß. Überhaupt keine, du trägst da ja keine Schuld dran. Ja, aber irgendwo, ich meine, wäre ich jetzt mitgegangen, weil sie hat mich gefragt, willst du mitkommen zum Bahnhof, bring mich nur eben weg, weil sie hatte auch kein großartiges Ticket oder so. Ja. Dann wäre sie mit mir drauf gefahren und dann habe ich gesagt, um 7 Uhr, nee, lass mal, ich schlafe noch eine Runde. Ja. Und irgendwo denke ich mal, ich hätte ja mitfahren können. Vielleicht wäre sie dann zu Hause angekommen. Vielleicht wüsste ich so dann, dass sie wirklich zu Hause angekommen ist. Ne? Aber ich hatte das gerade so verstanden, dass sie schon zu Hause war und danach dann verschwunden ist. Nee, nee, die ist direkt hat wohl direkt umgesattelt. Ach so. Mhm. Aber das ist müßig, sich da jetzt Vorhaltung zu machen. Das kann sein, du hättest sie zur Bahn gebracht und dann wäre das Gleiche passiert, wahrscheinlich vielleicht sogar, was jetzt passiert ist, dass sie weg ist. Ja. Ne? Also da... Also es ist natürlich traurig, das kann ich gut verstehen, wenn die beste Freundin weg ist und man weiß gar nicht, wo sie ist und wie es ihr geht. Aber du trägst da keine Schuld, wirklich nicht. Ja, aber es ist so ein bisschen dumm, ne? Weil, ich weiß nicht. Hast du denn auch Kontakt mit der Polizei gehabt? Nee, also mir haben sie gar nichts gesagt. Ja, weil, also ich habe versucht, da was rauszufinden. Ich habe auch versucht, über Radio oder sowas. Ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man nur so eng mit jemandem befreundet ist, ihr hattet nun schon irgendwelche Geheimnisse, das zeigt ja auch die Geschichte mit dem Freund, aber dass du vielleicht die Person bist, die am ehesten irgendwie mutmaßen kann, was da vorgefallen ist. Du kennst sie ja gut. Ja, also ich kann mir das nie erklären, warum sie abgehauen sind. Du hast hin und her überlegt schon. Ja, klar. Ja. Ich habe mir jetzt ich habe echt eine total hohe Telefonrechnung gehabt, weil ich halt überall angerufen habe. Ich habe bei sämtlichen Radiostationen angerufen, gesagt, dass sie eventuell Suchanzeigen durchgeben können. Das können sie leider nicht machen, nur mit polizeilicher Genehmigung. Und also ich habe da echt alles versucht. Ich war selber in Köln, habe da geguckt, weil ich weiß da einen Platz, wo sie sein könnte, aber da war sie auch nicht. Also mit der Suchanzeige, das geht bei uns natürlich auch nicht in dem Sinne. Was natürlich möglich wäre, dass du sie in irgendeiner Form ansprichst über diese Sendung, in der Hoffnung, dass sie uns vielleicht sieht oder hört irgendwo. Ja, das wäre natürlich toll. Das kannst du machen, Stefanie. Okay, also Alex, wenn du mich irgendwo hörst, komm nach Hause, egal was du gemacht hast. Stefanie. Jetzt ist einiges schon passiert. Die Polizei war da, bei dem Vater. Der Vater hat sehr viel unternommen. Ist denn irgendwie noch irgendwas geplant, was irgendjemand unternimmt? Oder läuft die Sache jetzt einfach so? Die Sache läuft einfach, ne? Ja. Also die Polizei hat gesagt, ja, wenn sie, die ist ja schon bald 18 und... Sie ist 17, ne? Die ist 17, ja. Alex heißt sie. Dann kann ich wirklich, wirklich nur hoffen, dass natürlich nichts Schlimmes vorgefallen ist. Ja. Und dass jetzt manchmal gibt es solche Zufälle, dass sie vielleicht diese Sendung wahrnimmt. Ja, hoffentlich. Und dass sie sich einfach bei dir meldet. Und wenn sie nur ein paar Worte mal sagt am Telefon, damit wäre dir ja schon geholfen, ne? Auf jeden Fall, ne? Und du würdest auch erstmal alles für dich behalten. Ja, klar, auf jeden Fall. Also das ist kein Thema, ne? Stefanie, wenn sich was tut, meldest du dich bei uns bitte auch nochmal? Ich melde mich, wenn ich durchkomme. Ja. Wir drücken die Daumen alle. Ja, danke. Ne? Und viel Glück noch für deine Sendung. Danke, tschüss. Ciao. Mario, 23. Ja, hallo. Hier ist der Mario. Ja, hallo. Ja, ich rufe zum Thema an, zu dem, glaube ich, den ersten Anrufer, der meinte, dass Frauen bei der Feuerwehr eher nichts zu suchen haben. Da bin ich ehrlich gesagt eher nicht der Meinung. Ja. Weil ich arbeite selber im Rettungsdienst und somit ja auch mit der Feuerwehr das hier und da zusammen. Ne? Ja. Und bei mir, wo ich herkomme, da gibt's auch eine Frau im Rettungsdienst. Es sind mit Sicherheit Ausnahmefälle, aber die sind alle sehr zufrieden. Klar, das sind in der Regel ehrenamtliche Kräfte, wenn da Frauen dabei sind. Und ich finde, dass halt ohne weiteres Frauen mit Sicherheit auch sehr gute Eigenschaften in der Feuerwehr oder im Rettungsdienst haben. Ja. Also ich denke das auch. Ich finde das ziemlich platt, so diese Pauschalisierung, indem man sagt, also Frauen dürfen das nicht machen, Männer müssen das machen. Genau. Es gibt unter Männern solche extremen Waschlappen, die auch nicht geeignet wären für so einen Job. Und es gibt natürlich auch Frauen, die das nicht können. Ne? Ja, also warum ich auch meine, warum Frauen, meine, es gibt mit Sicherheit irgendwelche Sachen, die halt auch bei der Feuerwehr, bei im Einsatz oder so, bei Großschadensereignissen oder so, eine Frau vielleicht nicht machen kann, was ich schwere Themen und so weiter und so, aber mit Sicherheit, da gibt es jede Menge Sachen, wo auch mit einer Frau mit Sicherheit sehr nützlich ist und wo auch eine Frau super angebracht ist, wo ich besonders dankbar war, dass da meine Frau war, so bei so Großschadensereignissen wie zum Beispiel der Brand auf dem Flughafen in Düsseldorf, wo ich selber auch war, so dann die Nachbearbeitung, die Gedanken, so die, das steckt ja in einem drin. Und mit unter Männern und so, da kann man sich eher so nicht darüber so halt, da sind halt mal die harten Männer und so, man redet so nicht darüber, das schluckt man weg. Aber sowas konnte ich damals auch nicht wegschlucken. Und da waren halt auch eine Frau dabei und die hat das offiziell, die war auch dabei und die hat das zugegeben und so weiter. Und dann konnte man sich mit denen oder mit denen sehr gut darüber unterhalten. Und also findest du es nicht nur okay, sondern es hat sogar einen Vorteil für dich. Ja, zum Beispiel, ne? In solchen Situationen zum Beispiel, weil die geben so Gefühle und so weiter mit Sicherheit. Das ist halt kein gestandener Mann, sondern eine gestandene Frau und die kann eher über solche Sachen zum Beispiel reden und schluckt die nicht einfach runter als irgendwie halt der Feuerwehr-Depp, sag ich jetzt einfach mal, der halt alles macht und so weiter. Ne? Und es gibt Sicherheit hier und da auch vor allen Dingen in der Feuerwehr, wirklich, ob es Unfall auf der Autobahn oder sonst was ist, sicher schlimme Sachen, über die man im Nachhinein, denke ich mal, reden muss. Und auch hier in Deutschland ist das noch viel zu selten, dass da auch so professionelle psychologische Hilfe für Rettungsdienst und Feuerwehr angeboten wird. Ne? Vermisst du das für deine Arbeit auch? Speziell für deine Arbeit? Ja, also bei uns gibt es so ein Angebot nicht. Ja, ne? Ja. Also es gab wohl, zum Beispiel nach Flughafen Düsseldorf, so Angebote an solchen Besprechungen dran teilzunehmen müssen. Das sind die riesengroßen Ereignisse. Aber so die kleinen Sachen, das ist... Ne? Wie machst du das denn? Wo packst du die Sachen hin? Wie verarbeitest du das? Also zum Beispiel nach dem Flughafen, das ist ja noch gar nicht so lange her, da habe ich erstmal gar nicht drüber so nachgedacht, halt bis ich dann auch durch irgendwelche Zusammenkommen mit dieser Frau zum Beispiel da, die auch halt dabei war, mit der darüber gesprochen habe. Und irgendwie habe ich dann doch gemerkt, dass es mich doch ziemlich berührt und dass ich nicht so kalt lassen kann, dass ich da auch irgendwie dran Probleme habe, sodass einfach dann auch so auf einmal der Kloß im Hals steckt, wenn man so spricht und so. Ne? Und ich denke mal, das hat auch sehr geholfen, ne, dass man darüber reden kann. Und mit Kollegen kann man da teilweise nicht so gut drüber reden. Ne? Mario, wärst du auch für Frauen in der Bundeswehr? Ja, also ich habe noch vor kurzem auf WDR, ich weiß nicht, heute war eine Wiederholung, so einen Bericht gesehen über zwei Frauen, die beim Fallschirmspringen dabei waren. Mhm. Und ich finde das gut, ne? Weil ich selbst bin nicht bei der Bundeswehr gewesen, ich habe halt den Zivildienst gemacht, aber ich denke mal, warum soll die Frau nicht dahin kommen, ne? Und wenn sie sich das zutrauen und vor allen Dingen, wenn sie die Prüfung und es bis dahin schaffen, dann sollen sie es machen, ne? Wenn damit beweisen sie ja selber, dass sie dafür geeignet sind. Also der Meinung bin ich auch. Ich bin aber auch für die Wehrpflicht für Frauen. Ja. Und das ist aber jetzt wieder ein ganz großes anderes Thema. Ja. Ich danke dir für dein Statement. Okay. Alles Gute. Bis dann. Ciao. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Thomas. Ja, hallo. Guten Morgen, Domian. 19 Jahre. Hallo. Morgen, Domian. Ja, guten Morgen. Du hörst mich. Ja, ich höre dich. Hörst du mich auch? Wunderbar. Fantastisch. Dann sind die Handys ja doch nicht so schlecht. Wir können loslegen. Gut. Mein Problem ist, ich habe irgendwie eine Blockade, eine neue Beziehung anzufangen. Ja. Und zwar, ich bin 19 Jahre alt, hatte bisher erst eine Beziehung, die ging 2,5 Jahre, das ist jetzt knapp 1,5 Jahre her. Mhm. Und das hat damals geendet von einem Tag auf den anderen, war eine riesengroße Enttäuschung. Und Wer hat es aufgehört, du oder sie? Sie, ja. Warum? Sie hat, es hört sich jetzt ein bisschen doof an vielleicht oder so, aber nach 2,5 Jahren, ich meine, wir waren damals knapp 16 und so, nach 2,5 Jahren ist sie mit den sozialen Unterschieden zwischen uns, sage ich mal, nicht mehr ganz zurechtgekommen. Was heißt das? Naja, ich sag mal so, sie war relativ arm und mir ging es relativ gut. Ja. Und ich habe eigentlich fast alles getan, jetzt seelisch oder auch finanziell, damit ihr auch ungefähr genauso gut geht wie mir. Und das war mit ein Grund, dass die ganze Sache für sie so nicht in Ordnung war und dann zerbrochen ist. Ja, genau, weil sie hat gemeint irgendwie von wegen, es müsste nicht sein, dass ich ihr immer dies und jenes kaufen würde und so. Ja. Und es war auch damals so, ich hatte relativ wenig Zeit, eine Zeit lang auch. Und mir tat es dann irgendwie selber auch leid und ich habe es dann auch irgendwie immer versucht, mit Geschenken wieder gut zu machen. Die Sache ist aber definitiv kaputt. Oder trauerst du... Nein, eben, das ist definitiv aus. Ich meine, definitiv aus. Ich habe jetzt schon auch seit über einem Jahr keinen Kontakt mehr zu ihr. Ja. Hast du sie im Kopf immer noch? Auch nicht, absolut nicht. Aber es ist eine Blockade dafür, eine neue Beziehung. Ja, es hat aber, ich glaube, eher weniger mit ihr zu tun. Sondern? Als mit der Enttäuschung von damals. Ja, du hast Angst, dass dir nochmal sowas passiert. Ja, so könnte man das, glaube ich, sagen. Ich nehme an, so ist es. So blöd es sich anhört, dieses Risiko wirst du immer und immer und immer wieder in deinem Leben eingehen müssen. Oder du verkümmerst und bist einsam. Weil es gibt keine Garantie, dass eine Liebe auch immer klappt. Und das ist halt das Üble an der Liebe, dass es manchmal wunderbar beginnt und irgendwann super traurig endet halt. Ja gut, ich meine, es ist halt so. Jetzt dieses Mädchen, was im Moment da ist, für die habe ich auch brutal viele Gefühle. Es gibt also jemanden? Ja, ja, es gibt jemanden, schon seit einiger Zeit. Und es ist so, das ist im Endeffekt das Problem. Wir könnten praktisch schon seit 4 Wochen zusammen sein. Ja. Nur eben, ich sag mal so, ich will's auch. Ja. Aber ich kann einfach nicht. Und da liegt mein Problem. Und ich habe jetzt vorhin schon zu dem Telefonist da gesagt, ich sag jetzt mal auf die Zukunft gesehen. Es ist, finde ich, eine traurige Perspektive, wenn mir das jetzt, sagen wir mal, immer irgendwie wieder dazwischen kommt. Ja. Du traust dich irgendwie nicht, sagst du. Wenn ja, was heißt, ich traue mich nicht. Wir haben schon nächtelang drüber diskutiert. Ja. Und auch drüber geredet und so. Mittlerweile habe ich schon Angst, dass sie denkt, dass es alles nur faule Ausreden sind, weil ich überhaupt nicht will. Mhm. Das ist aber nicht so. Aber irgendwie, ich bin brutal gern mit ihr zusammen. Ich verabrede mich mit ihr so oft ich kann. Aber es ist so noch nichts zwischen euch beiden gelaufen. Nein, nein. Noch gar nichts. Mhm. Noch gar nichts. Wenn du, nun gut, das ist jetzt so die oberflächliche Begründung, die Überschrift, sage ich jetzt mal, Angst vor einer erneuten Enttäuschung. Habe ich jetzt mal so diagnostiziert. Ich meine, das ist jetzt mal meine Vermutung. Sag mal. Was geht in dir vor bei dem Gedanken, morgen soll es dann passieren. Ab morgen lasse ich mich voll drauf ein und morgen schlafen wir vielleicht auch miteinander. Na gut, ich meine, Beziehung und Sex ist Nummer zwei verschieden. Okay, aber dass ihr halt dann eher, dass ihr dann zusammen seid halt. Was geht da in dir vor bei dem Gedanken? Ich denke oft dran und ich weiß nicht, so in der Vorstellung so, ich stelle es mir wunderschön vor. Aber es gibt auch irgendwie ein Missgefühl, eine Angst. Beschreib die mal. Ja, das ist irgendwie, ich sag jetzt mal, beklemmend. Ja, warum? Zwar, es ist so, meistens kommt dieses Gefühl eben immer, wenn ich gerade die, ich sag jetzt mal, Tagträume habe mit ihr, wo ich dann, was weiß ich, mit ihr irgendwo bin, auf einer riesengroßen Wiese, nur mit ihr alleine und so. Und dann kommt irgendwie immer nur ganz kurz das kleine Bild von damals, wo die andere halt Schluss gemacht hat, wo ich dann da gesessen habe. Thomas, weißt du, was ich glaube? Weißt du, ich glaube, dass du jetzt viel, viel zu lange nachdenkst darüber und infolgedessen viel zu lange zögerst. Und dadurch das Ganze noch viel zu sehr verkomplizierst. Du musst es jetzt tun. Ja, du musst es tun. Ja, es ist so, ich meine, ich denke ja nicht absichtlich drüber nach. Sondern es macht zack und da ist es dann auf einmal wieder. Ja, aber durch dieses ganze Theoretisieren und immer wieder sich im Kreise denken, löst du dieses Problem überhaupt nicht. Das ist eine Spirale, dadurch wird es immer schwieriger und blockiert dich, vermute ich mal, immer mehr noch. Ich glaube, da hilft nur wirklich die Radikalmethode, Strich zu machen und handeln. Aktion machen. Du wirst jetzt lachen, aber weißt du, wie oft ich das schon vorhatte? Ja, dann tu es doch mal. Ja, ich nehme es mir ja, ich sag jetzt mal, jeden zweiten Tag vor. Ja. Und pass mal auf, heute ist. Was ist heute für ein Tag? Also heute war. Donnerstag. Jetzt ist also Donnerstag. Jetzt, schon. Mittwoch, jetzt ist Donnerstag. Ja. Ich gebe dir jetzt noch Zeit, bis. Inklusive Wochenende. Ja. Nächste Woche Montag haben wir auch wieder offenes Talkradio. Ja. Und dann will ich nochmal mit dir reden. Und also ich will eine Erfolgsstory hören. Oh, das ist ja schon ein absoluter Leistungsdruck, unter den du mich. Ja, und ich gebe dir sogar jetzt mehrere Tage Zeit, ne? Das ist schon das ist schon ziemlich klasse. Also das ganze Wochenende hast du zur Verfügung. Ich muss dir dazu sagen. Was? Weil du sagst relativ viel Zeit. Ja. Ich arbeite in der Gastronomie. Ja. Und das heißt Wochenendarbeiten von morgens bis abends. Das ist kompliziert, aber ist mir jetzt wurscht egal. Ja, ist okay. Irgendwie muss es gehen. Tritt dich in den Arsch. Ja. Du hast eine tolle Frau, die du gut findest und die findet dich auch gut. Das musst du dem Teufel zugeben, wenn das jetzt nicht klappt. Montag. Ja. Okay? Ich melde mich. Thomas. Okay, danke, Julian. Ciao. Jetzt haben wir 1.32 Uhr, 28 Sekunden. Und das heißt, wir machen eine kleine Pause. Live Domian ist hier, Talkradio vom WDR aus Köln. Heute Nacht offenes Talkradio für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. 0130 2911, wenn ihr Lust habt, ruft an. 0130 2911, euch kostet das nichts. Stefan, 20 Jahre. Ja, moin moin. Hi, hi. Mein Thema ist heute Skinheads, Rechtsradikale. Skinheads und Rechtsradikale. Ja. Warum ist das dein Thema? Ja, und zwar... Ich habe einen Bruder, der ist 16 und der ist jetzt seit knapp zweieinhalb Jahren so auf dem Stand. Und was ist der auf dem Stand? Ja, der ist rechts. Ja. Ist rechtsradikal. Ja. So. Und der hat ja auch Fahnen und CDs. Ja, und heute Abend waren hier Leute gewesen und dann haben die natürlich auch draußen Musik angehabt, ihre Musik natürlich. Mhm. Und dann ging es natürlich feucht und fröhlich los mit Alkohol. Mhm. Und dann wurde es mir langsam ein bisschen zu viel hier. Ja, und dann habe ich versucht, meinem Bruder das mal klar zu machen, ne? Mit den wenigen Nachbarn und so. Ja, dann ging mein Bruder auf mich zu und sagte, wenn du jetzt hier meine Kollegen rausschmeißt, dann kriegst du einen drauf, ne? Da habe ich zu ihm gesagt, willst du denn, dass das hier Palaver kriegen, ne? Mhm. Und was mir auch Sorgen macht, ist mit seiner Ausbildung, mhm. weil halt so jetzt so eingestellt ist, ne? Mhm. Ich meine, jeder hat zwar eine freie Meinung. Also ist er ein richtiger Nazi? Ja, klar. Ja. Mhm. Er läuft also, hat auch kurze Haare, ne? Mhm. Hat auch Stiefel mit weißen Schnürriemen, ne? Also mhm. gegen Ausländer, ne? Mhm. Mhm. Und ja, wie der halt auf mich draufgegangen ist, ne? Dann habe ich zu ihm gesagt, ich sag, pass mal auf, ich hole euch die Polizei, ne? Mhm. Nur das kann ich natürlich dann auch wieder nicht machen, weil mhm. wenn die kommen sollten, dann die hören die Musik, ne? Und dann gehen sie ins Zimmer rein, ne? Dann ist natürlich Zappenduster, mhm. weil er auch gerade eine Ausbildung macht, ne? Ja. Was sagen deine Eltern? Ja, meine Eltern, Problem, das kommt ja. Meine Eltern, die sind ja zurzeit nicht da, ne? Ach so. Und jetzt meinte halt, hier die Welle machen zu müssen, ne? Mhm. Mhm. Hast du denn irgendwann mal versucht, so auf sachlicher Ebene mit dem Bruder zu reden? Ja, sicher, habe ich, ne? Aber der ist da halt irgendwie fest von überzeugt, ne? Du kannst keine argumentative Überzeugungsarbeit leisten. Nee, der ist da, wie soll ich sagen, der guckt in eine Richtung, ne? Und das ist halt in der Richtung, ne? Der guckt also nicht links oder rechts, ne? Ich meine, er guckt rechts. Ja, er ist rechts. Ich sag, er guckt noch geradeaus. Mm. Er geht versucht seinen Weg zu gehen, ne? Mm. Nur, ich sag mal, wenn er jetzt sagen würde, was weiß ich, zum Beispiel, ich fänd's nicht gut, wenn jetzt die Leute hier reinkommen, ne? Mm. Oder die leben ja auch schon Wetter und würde ich sagen, okay, aber er kann doch nicht zum Beispiel auch andere Leute, die hier schon 40 Jahre sind, auch so verurteilen, ne? Mm. Oder er guckt sich Filme an. Ich habe heute den Film auch mal angeguckt, ne? Über Skins aus England halt, ne? Mm. Aber ich sag ja ganz ehrlich, ich habe nicht mal die Hälfte gekriegt, weil das Buch ist so brutal, ne? Mm. Also du stehst dem ziemlich hilflos gegenüber. Richtig. Du weißt gar nicht, was du machen sollst. Ich weiß im Moment echt nicht, was ich machen soll, ne? Weil und, ich kenne ihn so nicht. Wie lange sind die Eltern weg? Die Eltern noch eine Woche. Ja, das ist ja noch nicht so lange. Hast du mit deinen Eltern mal darüber geredet? Ja, wie soll ich... Haben die das überhaupt schon so richtig wahrgenommen? Ja, meine Eltern, die haben das wahrgenommen, mhm. ne? Aber ich denke mal, meine Eltern sind auch irgendwie ein bisschen ratlos, weil, ich meine, das ist mein Bruder, ne? Und mhm. ihr Sohn. Und so auf der Straße sitzen, weiß ich nicht mehr. Ich meine, der macht zurzeit eine Ausbildung, ne? Mhm. Und als Koch. Haben die denn mit ihm, ich meine, das geht ja nicht an, dass man so etwas, dass man einmal mal... Warte mal, ist mein Telefon? Ach, ihr Kinder. So. Mit den Handys. Nee, ist ein normales Telefon. Ja. Dass man so einmal mal drüber redet und das war's dann. Ich denke, dass er jetzt unter Dauerbeschuss kommen muss, was Diskussionen angeht. Sowohl von den Eltern als auch von dir. Um ihm einfach klar zu machen, in welche Sackgasse er sich da rein begibt. Ich will das aber nicht wahrnehmen. Ich habe ihm das zum Beispiel heute auch gesagt. Ich sag, wenn die Nachbarn jetzt spitz kriegen, so, oder die rufen von sich aus an, ne, so, dann kommen die hier rein und sagen wegen der Ruhestörung, laute Musik. Mhm. Dann kriegen die Musik mit, so. Mhm. Dann die ganzen CDs, die er hat, ne? Ja, das sind ja keine Schallplatten, die was weiß ich, wie alt sind, das sind alles frisch gedruckte, ne? Mhm. Und der hat ja überall in Beziehungen Post und so, ne? Mhm. Das ist ja hier in Deutschland und auch im Ausland, ne? Sag, gibt es irgendeine Vertrauensperson von ihm, die du auch kennst, die nicht so drauf ist? Irgendein Lehrer oder irgendjemand, den er schon respektiert oder sehr respektiert sogar? Mhm. Gibt es so jemanden? Ja. Wer ist das? Also kein Name jetzt, ich meine... Nee, ist ein Bekannter, ein Älterer. Ja. Kannst du es nicht versuchen, über den Druck zu machen auf deinen Bruder? Was heißt Druck zu machen? Dass du mit dem mal in Ruhe redest und dass dieser Mensch dann mit deinem Bruder wiederum redet. Es muss ja irgendwas passieren. Ja, sicher muss was passieren. Aber wie gesagt, das kann man sich nicht vorstellen. Der ist so dickköpfig, ne? Na gut, also du schaffst es nicht. Und mit den Eltern funktioniert es auch nicht. Also muss man dann irgendeinen anderen Weg suchen. Mhm. Sprich diesen Menschen doch mal an. Möglichst bald. Ja, und was ist, wenn es da nicht weitergeht? Ja, na, es ist ein Versuch, Mensch. Man muss ja, alles versuchen, ja. Ne? Ja. Und dann berede mit dem, wenn der älter ist und vielleicht auch ein bisschen erfahrener, dass ihr vielleicht zusammen irgendwas Neues euch ausdenkt. Oder doch nochmal die Eltern mit einbezieht. Aber dass ihr auf jeden Fall irgendwas jetzt tut. Dich alleine nimmt der wahrscheinlich gar nicht mehr ernst, dein Bruder. Also versuch es über diesen Mann oder diesen Menschen. Ja. Zumindest als nächsten Schritt. Und dabei wünsche ich ihr viel Glück. Alles klar. Mach's gut. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Ciao. Harry, 37. Ja, Harry? Ja, Servus, Domian. Ja, guten Morgen. Dein Thema. Ich rufe an wegen Sterilisation. Sterilisation? Ja, aber... Ja. Bist du sterilisiert? Ja, aber ich habe mich sterilisieren lassen. Mit welchem Gefühl oder Erfolg? Ja, ich bin 100% steril. Ja. Ich meinte, Erfolg ist auch so was, wie du dich fühlst danach. Ja, es ist ja so. Also, ich war zu diesem Zeitpunkt noch verheiratet. Ja. Hab also dann Besprechungstermin mit Arzt gemacht. Mhm. Der hat mich dann wieder heimgeschickt und hat gesagt, also ich soll nächste Woche nochmal kommen, soll mir das nochmal überlegen. Mhm. Mit einem Hausarzt? Nein, mit einem Facharzt. Urologen. Mit Urologen. Ja. Und wegen dem Thema mit dem Partner und so weiter, ne? Ja. Und bin dann wieder hingegangen und habe ihm dann meine Position klargelegt. Wie war deine Position? Wie kam die Entscheidung? Die Entscheidung kam, also ich habe 2 Kinder. Ja. Und wollte eigentlich kein Kind mehr in diese Welt setzen. Ja. Mit der Begründung, also es gibt so viele Kinder auf dieser Erde, die keine Eltern haben. Mhm. Und habe mir dann gedacht, also wenn nochmal Kind, dann Adoptivkind. Sehr ehrenwert, ja. Und es ist allerdings dann dazu gekommen, ungefähr ein Jahr später war ich getrennt. Mhm. Bin jetzt geschieden. Nochmal eins vom anderen. Also das war deine Begründung. Meine Begründung war eigentlich kein Kind mehr in diese Welt. Kein Kind mehr in diese Welt. Mein Kinderwunsch war erfüllt. Genau. Und deine Frau war auch damit einverstanden? Genau. Und dann wurde diese kleine Operation vorgenommen? Genau. Ja. Ja, und dann jedenfalls, ja, Trennung, Scheidung, Ehe kaputt. Aber das hatte nichts mit diesem Eingriff zu tun. Nö, nee. Mir geht es darum, eigentlich nur zu sagen, Sterilisation ist eine wunderbare Sache. Es ist eine wahnsinnige Entlastung für den Partner. Ja. Weil Thema Pille und so weiter, das ja alles den Hormonhaushalt des Körpers ganz schön durcheinander bringt. Ja. Das fällt weg. Also der macht die ganzen Psychobelastungen nicht mehr mit manche Mützensnehmer, um einen hormonellen Haushalt auf die Reihe zu bringen. Also aber du bereust das nicht, dass du es gemacht hast? Jein. Warum jein? Ich habe jetzt eine Partnerin seit ungefähr ein Dreivierteljahr. Und nun möchtest du doch wieder ein Kind in die Welt setzen? Sie möchte ein Kind haben. Mhm. Sie hat zwar ein Kind, aber das lebt bei ihrem getrennten Mann in Rumänien und der gibt es nicht raus. Ja. Und bei ihr ist der Kinderwunsch, weil sie erheblich jünger ist als ich, also wahnsinnig groß. Ne? Und du kannst sie nicht überzeugen, ein Kind zu adoptieren? Sie möchte auch. Sie möchte auch, also sie ist eingestellt wie ich. Sie hat meine Entscheidung, die ich damals ja getroffen habe, akzeptiert, mehr oder weniger. Ja. Sie sieht ein, warum ich kein Kind mehr in dieser Welt setzen möchte. Aber wie gesagt, der Eingriff, der ist zu lang zurück, also man hat ja nur circa ein Jahr Zeit. Man kann das nicht mehr rückgängig machen, ne? Nein, ist zu lang her. Das heißt, wenn... Sterilisation, also dieser muss ich, also ich persönlich bin psychisch auf der Höhe, also mein Standpunkt ist klar, der ist auch weiterhin klar. Also pro Sterilisation? Ja. Ja. Wie war es denn bei dir? Das hört man ja oft. Einige Male ist das hier in der Sendung auch thematisiert worden, dass einige Männer so psychomäßig den Eindruck haben, dass sie gar nicht mehr richtig Mann sind. Ja, also jetzt auf das Thema wollte ich gerade zurückkommen. Es ist weit verbreitet gewesen, es war auch dann bei mir im Hinterkopf drin, nachdem ich aufgewacht bin und so. Mhm. So, was passiert jetzt wirklich? Mhm. Der Arzt hat gesagt, also es ist nichts da, also es ist weiterhin genauso. Und aber im Hinterkopf waren immer die sogenannten Gerüchte. Mhm. Und ich habe eine Erfahrung gemacht, also ich sag's mal, es ist großes Gegenteil. Also die sexuelle Leistung hat sich irgendwie gesteigert. Gebessert sogar? Ja. Ja, ist doch scharf. Das ist also komischerweise vielleicht auch mit dem Hintergedanken, es kann nichts mehr passieren. Ja, und jetzt weil kann auch die Pille ist kein hundertprozentiger Schutz. Ja, jetzt kann man voll loslegen. Man kann sein Gefühl mehr laufen lassen. Es ist der Hintergedanke nicht mehr da. Ich bin so ein Mensch, der sehr gefühlsbetont ist. Also, ich gehe wahnsinnig auf den Partner ein und so, ne? Harry, ist es so, dass der Eingriff unter dem Hodensack vorgenommen wird? Ein kleiner Schnitt, ne? Ja, rechts und links, ja. Ja, und dass die Qualität des Samens sichtbar sich gar nicht verändert danach? Samen ist ja nicht drin, also Samen ist ja bloß... Also des Ergusses, sage ich jetzt. Des Ergusses, also ändert sich gar nichts. Ja. Es ist nach wie vor das Gleiche, es ist die gleiche Menge. Ja. Es ist nur ein kleiner Prozentsatz, das ist eigentlich... Genau, es sieht genauso aus. Ja, es ist also kein Unterschied da. Ist es schmerzfrei? Also du könntest es von deiner Warte aus, was den gesamten Eingriff angeht, durchaus sagen, es ist eine ordentliche Geschichte. Ja, ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, der sich sicher ist. Der sich sicher ist, ja. Sagen wir es aber so, auf der Basis, dass er sich selber, in dem Fall spreche ich jetzt den Mann oder dann eben die Frau, die das machen lässt, die eigene Person, nicht, dass die beiden Partner sich sicher sind, sondern im Endeffekt ist ja der Einzelne betroffen und der muss sich sicher sein, wenn es zu einer Trennung kommt. Es ist ja der Gedanke bei mir auch da gewesen, wenn du jetzt jemanden triffst, bist geschieden, hast ein Kind zu Hause und bist sterilisiert, der Kinderwunsch ist vielleicht da. Ja. Dann muss man sich selber schon psychisch, also soweit eine Kontrolle haben, dass man sagt, ich stehe zu meinem Standpunkt, den habe ich getroffen. Muss man vorher auch alles bedenken. Und man soll sich nicht lang. Also ich habe das erste Mal das geäußert mit 26 Jahren, mittlerweile bin ich 37, dass ich mich sterilisieren lasse, bloß damals hat man es noch nicht gemacht. Ja. Lieber Harry, ich danke dir für den Anruf. Okay, also schöne Wunsch an euer Team, ne? Ja, danke schön. Ciao. Ciao. Tschüss. Marc, 19 Jahre. Ne? Marc? Marc, 19 Jahre, hallo? Hallo, Marc? Marc ist nicht dran. Dann versuchen wir es mit Christian, 17 Jahre. Hallo Domian, hier ist Christian. Hallo Christian. Großen Lob an deine Sendung, ich gucke sie echt fast jeden Tag. Danke. Ich habe ein Problem, was vielleicht sehr arrogant klingt, aber ich habe schon in Talkshows so gesehen, Leute, die gut aussehen, aber trotzdem alleine sind. Und das geht dir so? Ja, ich bin halt ziemlich alleine irgendwie so. Du hattest noch keine Freundin? Ich bin schwul und hatte, ich weiß seit letztem Jahr, dass ich schwul bin. Ja. Und hatte letztes Jahr einen Freund, mein erster Freund, mit dem ich auch 6 Monate eine wirklich gute Beziehung hatte. Ja, na immerhin, Mensch. Ja, es war auch wirklich so das Beste, was mir bisher passiert ist. Das war letztes Jahr? Ja, letztes Jahr. Und seitdem bist du alleine? Also ich wurde immer, also ich bin in einer Ausbildung zum Tänzer, und bei uns sind halt Schwule und so, also alles Mögliche vertreten. Ja. Und dort ist es so, dass man wirklich nur in One-Night-Stands kommt. Mhm. Irgendwie kommt es mir so vor, als ob man nur, weil man vielleicht gut aussieht oder so, also man einen nicht antraut, dass man eine Beziehung haben möchte, sondern jeder möchte halt nur ins Bett. Mhm. Und das ist mir in letzter Zeit zu oft passiert. Nun denken ja die meisten Leute, gut aussehende Menschen haben es richtig leicht in der Liebe. Dieses ist aber oft nicht der Fall, ne? Wie du das jetzt auch beschrieben hast. Nee, überhaupt nicht. Ja. Ich komme damit auch nicht zurecht. Ich habe auch erst heute wieder einen kennengelernt, den ich wirklich über alles gern mehr kennenlernen möchte. Mhm. Aber halt ich wahrscheinlich wieder dieses Gefühl habe, dass daraus nichts wird, so wie ich es mir wieder vorstelle, eine Beziehung zu haben. Weil er letztendlich auch nur auf den schnellen Sex aus ist? Ja, oder weil er vielleicht auf ältere oder reifere Männer steht, weil er mag wohl mehr so den älteren Typ. Ja, Moment, du bist 17 Jahre alt. Ja. Und wie alt ist der? Der ist also bestimmt so 25. Aha. Ja, so um den Dreh. Also steht der dann auf Jüngere? Ich weiß es halt noch nicht, ich kenne ihn erst seit ein paar Stunden. Ja, ach so. Ja, das ist wirklich ein schwieriges Unterfangen. Und das ist eine Sache, die sicher vielleicht in der schwulen Szene noch schwieriger ist als in der Hetero-Welt. Ja. Wo du einfach nur sehr, sehr, sehr geduldig sein musst beim Suchen. Und einfach nicht aufgeben darfst. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt jemanden wirklich gut finde, ich meine wirklich gut, dann ist es so, der interessiert sich nicht für mich als Person, sondern er will wirklich nur ins Bett. Das ist mir so oft, und es geht einfach nicht mehr anders. Der interessiert sich nicht für die Person, sondern für die Hülle. Ja, genau. Mhm, ja. Das ist der Fluch der Schönheit. Ja, im Ernst. Wie oft ich das schon gehört habe von Leuten, auch von Freunden, die sehr gut aussehen, dass die gar nicht auseinanderhalten können, warum der Gegenüber jetzt auf die zukommt. Ja. Und in den meisten Fällen geht es eben nur um das Äußere oder dass man sich auch schmücken will mit einem so schönen Menschen. Ne? Ja, vielleicht. Ich weiß aber nur, ich weiß wirklich nicht mehr weiter, weil ich weiß einfach nicht mehr weiter. Es gibt da keine Lösung für. Es gibt da kein Patentrezept. Das Einzige, wie man sich verhalten kann, ist, dass du super kritisch an die Leute rangehst und dass du einfach geduldig bist. Und wenn du ein Jahr wartest oder 2 Jahre. Aber ich muss auch sagen, ich lasse mich immer sehr schnell hinreißen, weil auf einmal sind wir halt dann bei ihm in der Wohnung und auf einmal, dann passiert es halt. Und hinterher fühlst du dich beschissen? Ja, doch. Ich glaube, du lässt dich dann noch ein paar Mal hinreißen und je öfter du dich hinreißen lässt, desto mehr lerne ich. Ja, ich denke, das ist so, ja. Wenn der Grad des Beschissen-Fühlens immer größer wird, macht man das irgendwann noch nicht mehr. Ja. Weißt du, was ich dir wünsche? Ja. Dass du nicht zu sehr lange warten musst, bis ein wirklich netter Mann dir über den Weg läuft, der auch interessiert ist an deiner Seele und nicht nur an deiner Haut. Mhm. Ja, hoffe ich auch. Christian, alles Gute. Ja, vielen Dank. Toi, toi, toi, ciao. Ja, danke, tschüss. Tschüss. Jetzt ist der Marc auf der 2, höre ich, aus der Regie. Hallo Marc. Jawohl. Wo warst du gerade? Ja, mein Telefon war leer. Schadi. Telefon war leer. Aber jetzt haben wir uns. Jawohl. Und zwar habe ich ein mehr oder weniger relativ großes Problem. Ja. Mein Vater hat gestern versucht, sich umzubringen. Mhm. Also das heißt, er wurde von meiner Mutter gestern gegen 4 im Garten gefunden. Hat Metasistox geschluckt, das ist ein Pflanzenschutzmittel, also ein Insektenvertilgungsmittel. Ja. Ja, und ich kam halt hier an, standen hier 2 Polizeiwagen und Notarztwagen und Krankenwagen und ich bin also nur raus aus dem Auto, hab das Auto mitten auf der Straße stehen gelassen und bin erstmal kilometerweit gelaufen und hab geschrien und sogar den Krankenwagen beschimpft und alles Mögliche, weil ich echt nicht mehr weiter wusste. Mhm. Er war bewusstlos, als seine Mutter ihn gefunden hat? Nee, er war wohl nicht bewusstlos, bloß. Also so, wie sie das geschildert hat, ist ihm wohl aufgefallen, wie schmerzhaft das ist. Ja. Dass er wohl nicht die sanfteste Methode gewählt hat. Ja, ja. Und er wollte dann nachher gerettet werden, mehr oder weniger. Wie ja. Er ist denn ins Krankenhaus gekommen? Er ist ins Krankenhaus gekommen, liegt da jetzt noch. Ja. Ist immer noch nicht außer Lebensgefahr. Noch nicht außer Lebensgefahr? Schwere Verätzungen von diesem... Innerliche? Zeug, ja. Ja. Also man weiß noch nicht, er wird noch künstlich beatmet und alles. Mhm. Man weiß auch noch nicht, inwieweit die Leber gefährdet ist. Mhm. Wie alt ist dein Vater? Mein Vater ist 54. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass du... Bist du das einzige Kind? Ich bin Einzelkind, ja. Dass du mit deiner Mutter direkt danach und auch heute sicher viel darüber gesprochen hast, was da die Ursache ist. Mehr oder weniger schon. Ich bin mir eigentlich so gut wie hundertprozentig darüber im Klaren, was die Ursache dafür ist. Nämlich? Mein Vater hat mehr oder weniger nie mit mir ein Verhältnis gehabt. Gar keins. Kein gutes, kein schlechtes. Mit dir? Mit mir. Mhm. Und er hatte Streitigkeiten mit meiner Mutter. Die gingen alle über mich, weil meine Mutter zu mir gehalten hat. Hat mein Vater Streit mit meiner Mutter angefangen. Und das war immer so? Und das war so, weit ich denken kann. So, ja. Ja. Ganz früher, als ich kleiner war, war ich der liebste Sohn überhaupt. Mhm. Da habe ich von meinen Eltern alles gekriegt. Ich war... Also dein Vater hat dich schon als kleiner Junge akzeptiert und geliebt auch. Ja. Wie kam es denn? Er hat bloß immer ein etwas komisches Verhältnis zu mir gehabt. Also von wegen Liebe würde ich da nicht unbedingt sprechen. Auch immer früher wenn er sich mit mir gestritten hat, hat er mir irgendwelche Geschenke gemacht, wenn er eingesehen hat, dass er einen Fehler macht. Ja. Und so bin ich zum Swatch-Sammeln gekommen, weil er mir alle möglichen Uhren geschenkt hat, wenn er sich mit mir gestritten hat. Sag mal, gab es irgendwann einen Bruch? Wenn du sagst, als ganz kleiner Junge war das eigentlich eine intakte Familie. Kann man das ja, so sagen? Ja, eigentlich schon. Gab es dann jeden Sonntag essen und was weiß ich, das ist die letzte Zeit auch nicht mehr. Gab es denn da in irgendeinem Alter bei dir irgendein Ereignis, wo du sagen würdest, ab dem Ereignis hat sich irgendwie alles verändert zwischen mir und meinem Vater? Ja, mehr oder weniger seitdem ich ungefähr 17,5 bin oder so. Kurz danach fing mein Vater an und hatte eine Virusinfektion, eine Bakterieninfektion. Das ist hier noch nicht so allzu weit verbreitet. Das sind Bakterien, die verbrauchen am Tag 1400 Kalorien. 1700 braucht der Mensch in etwa, um zu überleben. Sprich, er hatte noch 300 zum Überleben. Er hat innerhalb von anderthalb Monaten 25 bis 28 Kilo abgenommen. Mhm. Und das war also unheilbar. Diese Bakterien kann man nur unterdrücken, nicht abtöten. Dadurch ist er mehr oder weniger arbeitsunfähig geworden. Mhm. Er ist Handelsvertreter, Reisender, sprich allein auf sich gestellt normalerweise und hat keinerlei Möglichkeiten, da irgendwie an was zu verlagern. Und durch diese Krankheit bei ihm hat sich euer Verhältnis auch verschlechtert? Ja, er hat mir mehr oder weniger die Schuld dafür gegeben. Warum? Er bezeichnete mich nach einer Zeit als asozial. Seitdem ich 17, 18 bin, als asozial, als wirklich, er hat mich nicht mehr als seinen Sohn gesehen. Ich habe eine Freundin seit einem guten halben Jahr, die etwas weiter wohnt. Ja. Und da bin ich sehr oft hin und her gefahren. Dann Wochenends habe ich öfters da übernachtet bei ihr. Mhm. dann hieß es dann, ja, du wohnst ja sowieso nicht mehr zu Hause. Mhm. Und warum bleibst du nicht ganz da? Und dann, mein Vater ist Choleriker schon immer gewesen, mhm. mein Vater ist Workaholic und mein Vater ist Perfektionist. Ja. Das heißt, wenn ich damals den Rasen von rechts nach links gemäht habe, war es ihm nicht recht, sondern mhm. er wollte das Muster von links nach rechts. Marc, meinst du denn in der Tat, dass das zerbrochene Verhältnis zwischen euch beiden jetzt der Hauptgrund für seine Selbsttötung oder für den Versuch der Selbsttötung war? Ja, ich befürchte arg, dass es nicht der Versuch der Selbsttötung war. Er wollte sich nicht umbringen. Mein Vater ist hochintelligent. Er wollte Druck auf dich ausüben. Er wollte Achtung finden. Er wollte neue Argumente haben. Ja, ja. Also ich sehe das vor Augen, dass er das einzig und alleine gemacht hat. Ich kann es mir nicht hundertprozentig damit erklären, aber ich kann es mir so vorstellen, dass er das nur gemacht hat, um wieder in ein, zwei Monaten hier morgens am Frühstückstisch zu sitzen und mir zu sagen, siehst du, wie weit du mich gebracht hast. Also eine ganz, ganz schlimme Form der Machtausübung. Ja, auf jeden Fall. Also du, also so analysierst du das für dich, jetzt auch nachdem das gerade erst passiert ist. Ja, genau. Wie sieht deine Mutter das denn? Ja, das Problem ist, so offen kann ich mit meiner Mutter darüber nicht reden. Und ja, wie kommt das? Ich weiß es nicht. Meine Mutter ist in der Hinsicht sehr verschlossen. Ich habe sie gestern darauf angesprochen, dass ich für mich den Schluss gefasst habe, hier auszuziehen. Mhm. Ich wollte eigentlich heute zum Jugendamt, das werde ich morgen machen, weil es heute nicht geklappt hat. Mhm. Und ich habe ihr gesagt, Mutter, entweder gehst du mit mir und mhm. nimmst dir mit mir eine Wohnung, lässt diesen Mann alleine, sollte er nochmal aus dem Krankenhaus kommen, mhm. wo noch nicht unbedingt die Rede von ist. Oder ich gehe ganz alleine. Also du redest ja sehr, sehr kühl über deinen Vater. Ist es so, dass du ihn fast hast? Ja, ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Also kühl kann man nicht sagen. Ich habe aber jetzt, du bist relativ emotionslos jetzt, ne, nach dem, was da passiert ist. Ja, jetzt im Moment, weil ich habe sehr viele Freunde, mit denen ich darüber reden kann. Mhm. Und ich habe auch, muss ich dazu sagen, mit der einzigen Pädagogin von meiner Schule geredet darüber. Mhm. Mit meiner Vertrauenslehrerin und mhm. sie hat mir sehr dabei geholfen. Ich habe jetzt immer noch einen Blutdruck von 180, aber mhm. Ich weiß nicht, wie ich dem gegenüberstehen soll. Ich muss wirklich sagen, ich hätte es meinem Vater gegönnt, für sich selbst hätte ich es ihm gegönnt, dass es geklappt hätte. Weil, das hört sich jetzt auch krass an, aber mhm. Für ihn wären dann seine ganzen Probleme, die er mit seinem Leben hat, auf einmal vorbei gewesen. Wäre es für dich auch letztendlich erleichternd gewesen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Du hast, wenn er wieder gesund werden sollte, Angst vor all dem, was da jetzt auf dich zukommt, auch durch ihn. Sollte er wieder gesund werden, habe ich für mich den Schluss gefasst, dass ich nichts mit meinem Vater zu tun habe. Mhm. Weil ich halte es selbst nicht aus. Ich stehe halt jetzt im letzten Jahr vom Abi. Mhm. Ich habe mir meinen Berufswunsch ausgesucht, den ich auch verwirklichen werde. Nämlich? Ja, hört sich jetzt auch wieder dumm an, aber halte ich jedenfalls Pilot bei der Luftwaffe. Ja. Und dazu brauche ich halt mein Abi. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es im Moment weitergehen soll, weil mhm. im Moment habe ich absolut keine Möglichkeit, mich irgendwie auf irgendwas anderes zu konzentrieren als... Marc, als du das deiner Mutter gesagt hast mit dem Ausziehen oder dass sie mit dir irgendwo hinziehen soll, was hat sie darauf geantwortet? Na, gar nichts. Das ist mein Problem, gar nichts. Ahnt sie denn nicht diesen großen Konflikt zwischen dir und deinem Vater? Ja, doch, sicherlich. Sie kriegt das ja immer mit. Sie war hier jedes Mal, wenn ich mich mit meinem Vater gestritten habe, war sie am Boden zerstört und mhm. fing auch an zu weinen. Ja. Meine Mutter kann da noch viel schlechter mit umgehen als ich. Pass mal auf, Marc, du hörst die Musik im Hintergrund. Jawohl. Wir haben sehr lange geredet, aber leider ist die Sendung jetzt rum. Ich möchte dich aber nicht so ganz einfach entlassen und möchte dir noch anbieten, dass du vielleicht ein paar Worte mit unserer Elke sprichst. Das ist unsere Psychologin im Hintergrund. Ja. Das kann ich mit bestem Gewissen weitergeben und dich weiterverbinden. Ja, das fände ich ganz gut. Ja, mache ich gerne. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Marc. Ciao, ciao. Ciao. So, meine Lieben. Das war's für heute Nacht. In der Technik war Hans-Jürgen Wilde und morgen haben wir eine Themennacht, eine eher lockere Themennacht, vermute ich mal. Da heißt das Thema nämlich schneller Sex. Steht ihr auf die schnelle Nummer? Wie macht ihr es? Wo macht ihr es? Und was war bisher die schnellste Nummer? Ab 0 Uhr anrufen, diese Nummer 0130 2911. Auf Sendung sind wir im Radio und im Fernsehen wieder ab 1 Uhr. Um 1 Uhr. Bis dann. Ciao.